Wandergedicht. Ein Tausendfüßler aus der Rhön fand, es wäre doch so schön, sich einfach ein Ticket nach Spanien zu kaufen und den ganzen Jakobsweg runterzulaufen. Und er bestellte in aller Ruhe bei Zalando 500 Paar Schuhe. Die kamen nur langsam, Stück für Stück, als Sonderanfertigung aus Quakenbrück. Tausendfüßler sprach bang, das dauert mir aber zu lang, und trat vor der Reise zurück.